Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 115, an Schiller. Seit meiner Rückkunft habe ich mich noch nicht wiederfinden können, hier also nur indessen das verlangte Manuskript. Ich habe, glaub ich, auch noch nichts über die Gedichte gesagt, die Sie mir nach Eisenach schickten. Sie sind sehr artig, besonders das Teil des Dichters, ganz allerliebst, wahr, treffend und tröstlich. Sollten Sie sich nicht nunmehr überall umsehen und sammeln, was gegen die Horen im Allgemeinen und Besondern gesagt ist, und hielten am Schluss des Jahres darüber ein kurzes Gericht, bei welcher Gelegenheit der Günstling der Zeit auch vorkommen könnte, das hallische philosophische Journal soll sich auch ungebührlich betragen haben. Wenn man dergleichen Dinge in Bündlein bindet, brennen Sie besser, leben Sie recht wohl, lieben Sie mich, empfehlen Sie mich der lieben Frauen und ihrer Fraumutter. Das Schwiegertöchterchen säumt noch. Weimar, den 28. Oktober 1795, Goethe.